continue. Es geht weiter mit unserer Botschaft. Notre message continue. But before then, before we start, the Lord have some few things for us. Aber bevor wir anfangen, hat der Herr ein paar Dinge für uns. Mais avant qu'on commence, je veux qu'il y ait quelque chose pour nous. He has some warning for us. Er hat einige Warnungen für uns. Il a des mises en garde pour nous. Amen. Amen. He have warnings for us. Er hat Warnungen für uns. Il a la semence pour nous. Amen. Amen. He want us to walk. His own work. Er möchte, dass wir sein Werk tun. Il veut qu'on fasse son œuvre. He have his ways. Er hat seine Wege. Il a ses chemins. He have his own thoughts. Er hat seine eigenen Gedanken. Il a ses pensées. And the same ways and thoughts he wants us to follow. Diese gleichen Wege und Gedanken sollen wir folgen. Et puis il veut qu'on lui suive dans toutes ces choses. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. One of the things he wants us to quickly go through today is you can't stop things. It means, he said you can stop things under law and you can stop things under grace. Yeah. Du kannst Dinge mit Dingen aufhören im Gesetz oder mit Dingen aufhören der Gnade. Il veut qu'on sache que tu peux arrêter des choses par la loi ou bien sous la loi ou bien sous la grâce. Amen. This world system is law system. Dieses Weltsystem ist das System des Gesetzes. Parce que ce monde est basé sur la loi. Law means you are the one doing it. Gesetz bedeutet, dass dujenige bist, der es tut. La loi, ça veut dire que c'est toi qui travailles. Grace means Christ is the one working. Aber Gnade bedeutet, dass Christus arbeitet. Mais la grâce, ça veut dire que Jésus-Christ travaille. You can stop things under grace and you can stop things under law. Du kannst mit Dingen aufhören im Gesetz oder mit Dingen aufhören der Gnade. Tu peux arrêter avec des choses sous la loi ou tu peux arrêter avec des choses sous la grâce. He wants us to stop things under grace. Er möchte, dass wir mit Dingen aufhören unter der Gnade. Mais il veut qu'on arrête avec des choses à cause de la loi. He wants us to help. Are we there, please? He wants us to always tell him to help or to stop things, whatever we want to stop. Er möchte, dass wir ihn immer wieder sagen, dass wenn es Dinge gibt, mit denen wir aufhören wollen, dass wir ihm diese Sachen sagen und ihm um Hilfe bitten, damit aufzuhören. Et puis Dieu veut que si on a quelque chose qu'on veut laisser derrière nous, quelque chose qu'on veut arrêter, qu'on doit demander Jésus-Christ qu'il nous aide. Et puis qu'il lui nous aide à arrêter ces choses-là, pas à travers notre propre force. Whatever you want to stop, tell Christ to help you to stop it. Was auch immer, womit auch immer du aufhören willst, erzähl es dem Herrn. Et tout avec ce que tu veux arrêter, dis à Jésus-Christ qu'il il arrête ça pour toi. And whatever you want to start, tell him to help you to start it. Und genauso das gleiche geht auch für anfangen. Wenn du mit irgendwas anfangen willst, erzähl es dem Herrn, dass du damit anfangen möchtest. Et avec tout ce que tu veux aussi commencer, demande Dieu pour son aide. And all this should be according to his will. Und alles soll nach seinem Willen sein. Et tout ce que tu fais, ça doit être par la volonté de Dieu. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And number two, he said, beware of the good of this world. Und jetzt der zweite Punkt, dass wir uns in Acht nehmen sollen vor dem Guten dieser Welt. Et il a dit aussi qu'on doit faire attention du bon de ce monde. He said, we are to beware of the love of this world. Nehmt euch in Acht vor der Liebe dieser Welt. Et donc, on doit faire aussi attention de l'amour de ce monde. He wants us to love people with his own kind of love. Er will, dass wir Leute lieben mit der Liebe, mit seiner Liebe. Et puis il veut qu'on aime les gens avec son propre amour. Praise the Lord. You know, the Lord never used pity of this world for anybody. Der Herr never have it for anybody. Das Mitleid dieser Welt nicht für Menschen. Et Dieu n'a pas le pitié de ce monde pour les gens. You know, the pity of this world is what people understand. Das Mitleid dieser Welt ist das, was Leute verstehen. Et le pitié de ce monde, ce sont les choses que les gens comprennent. Even the so-called God children. Selbst die sogenannten Kinder Gottes. Même les enfants de Dieu. We all are after the pity, the good of this world. Wir sind hinter dem Mitleid und dem Guten dieser Welt. Et il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont qui suivent le pitié de ce monde. You know, we are to walk the walk of Christ. Wir müssen aber das Werk von Christus tun. On doit faire les œuvres de Jésus Christ. The work he wants us to walk. Das Werk tun, was er von uns möchte. L'œuvre qu'il veut qu'on fasse. He never pitied people in the flesh. Er hat Leute im Fleisch nicht mitleidet. Il n'a jamais pitié avec les gens de la chair. He always referred people to himself. That's to God, to himself. He is God. Er verweist Leute immer auf sich selbst, auf Gott selbst. Et Jésus-Christ, il a référé toujours les gens à Dieu. Lui-même, il est Dieu. Et puis, il le fait jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. If you look at John the Baptist, he referred John the Baptist to the scripture. Er hat Johannes den Täufer auf die Schrift verwiesen. Et c'est la même chose aussi dans la situation de Jean-Baptiste. Jésus-Christ a référé Jean-Baptiste à la scripture. Let's go to Colossians 1. Colossians 1:20. He referred John to himself. Er hat Johannes auf sich selbst verwiesen. Because he is God. Weil er Gott ist. On va lire Colossiens 1, verset 20. Là, on va voir comment Jésus-Christ a référé Jean-Baptiste à lui-même. Praise the Lord. Hallelujah. Colossians 1:20. Are we there, please? Okay. Amen. Amen. It says, and having made peace through the blood of his cross. His blood is our peacemaker. Sein Blut ist unser Friedens, ist unser Friedensbündnis. Sa croix et la paix pour nous, c'est l'alliance de la paix pour les êtres humains. Amen. Son sang. And having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself. You see that? Unto himself. With himself. By himself. I say, whether there be things in earth or things in heaven. Praise the Lord. Hallelujah. You know, he brought us back to himself. Er hat uns zurückgebracht. That the Lord will tell you that he is God. Das zeigt uns, dass er Gott ist. Jésus Christ, il a réconcilié les êtres humains avec lui-même. Ça nous montre aussi que Jésus Christ est Dieu. And here he's telling us that the blood that saves us is not just it's not a natural blood, but Christ's blood. Und hier steht, dass das Blut, was uns gerettet hat, kein normales Blut ist, sondern Gottes Blut ist. Donc ça montre aussi que le sang qui nous a sauvés, c'est pas un sang naturel, mais c'est le sang de Dieu, surnaturel. The blood of salvation. Das Blut der Errettung. Le sang du salut. The blood of freedom. Das Blut des Friedens. Le sang de la paix. The blood of victory. Das Blut des Erfolges. Le sang de la victoire. Can you see the blood? You see the blood. He made peace with through the blood of his cross. Er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Et puis là, il a offert la porte pour la paix à travers son sang qui est coulé dans la croix. Everything. Alles. Et tout. In Old Testament. Talked of Christ. Alles im Alten Testament hat von Jesus Christus gesprochen. Et chaque partie d'Ancien Testament parle de Jésus-Christ. If you allow the Holy Ghost to help you to understand it, you will know that they were all talking about Jesus Christ. Wenn du zulässt, dass der Heilige Geist dir hilft, das zu verstehen, wirst du erkennen, dass alles auf Jesus verwiesen hat. Et si tu laisses le Saint-Esprit t'aider à comprendre les histoires de l'Ancien Testament, là tu vas comprendre qu'il s'agissait toujours de Jésus-Christ. Let us always thank him for his blood. Lass uns ihn immer wieder danken für sein Blut. On doit toujours remercier Dieu pour son sang. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why we can go into the spiritual world and have anything. Deswegen können wir in die geistliche Welt gehen und alles haben. C'est ça pourquoi on peut entrer au monde spirituel pour tout avoir. Again, everything in the old, they all point to Christ. Alles im alten Bündnis, John 5. Hat auf Jesus gezeigt. Et tout dans l'Ancien Testament a toujours parlé de Jésus-Christ. Johannes Praise 5. The Lord. Halleluja. John 5, 46. Johannes 5, 46. Jean 5, 46. Yeah, 46. 46. Are we there, please? Mm-hmm. He said, for how you believe Moses, you would have believed me. Praise the Lord. Halleluja. You know those that claim Moses. Die Leute, die immer wieder auf Moses sich berufen. Les gens qui parlent toujours de Moïse. Jesus said, if you believe Moses, you will believe me. Jesus sagt, hättet ihr an Mose geglaubt, dann würdet ihr auch an mich glauben. C'est ça pourquoi Jésus a dit, si vous croyez vraiment Moïse, vous me croyez aussi. Why? Because Moses wrote of me. Weil Mose von ihm geschrieben hat. Are you getting it? Moïse a écrit de Jésus-Christ. Praise the Lord. Moses wrote of me. Mose hat von ihm geschrieben. Moïse a écrit de Jésus-Christ. You know, if you cannot see Christ in the Old Testament, you are not saved. Wenn du Christus im Alten Testament nicht sehen kannst, bist du nicht errettet. Si tu ne peux pas voir Jésus-Christ en Ancien Testament, tu n'es pas sauvé. Amen. Amen. He occupied everywhere. The scripture is all about Jesus Christ. Die ganze Schrift umgibt ihn. Amen. Et on peut dire la parole de Dieu, toutes les scriptures de Dieu, ça parle de Jésus-Christ. You know, there was a place where he revealed the end of the law and the end of the prophets. Es gab eine Stelle, wo er das Ende des Gesetzes und das Ende der Propheten offenbart hat. Il y a un passage où Jésus-Christ a révélé la fin du loi et la fin du prophète. Matthäus 17. Matthäus 17. We only read 1 to 3. Matthäus 17, 1 bis 3. Matthieu 17, verset 1 à 3. Praise the Lord. Halleluja. You know the transfiguration. Ihr kennt noch die Verklärung. La transfiguration. When he revealed the inside of him to some of his disciples. Als er einer seinen Jüngern sein Inneres gezeigt hat. C'est quand Jésus-Christ a révélé les disciples son nature. To Peter, James and John. Amen. Als Petrus, Jakobus und Johannes gezeigt hat. Il s'est révélé à Pierre, Jacques et Jean. Let us read. And after 6 days, Jesus taketh Peter, James, and John, his brother, and bringeth them up into an high mountain apart. And was transfigured, verse 2, before them, and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. Amen. Amen. Verse 3. And behold, there appeared unto them Moses and Elijah, talking with him. Are you getting something here? Mm-hmm. You know, Moses represents the end of the law. Mose repräsentiert das Ende des Gesetzes. Moïse représente la fin de la loi. And Elijah represents the end of the prophets. Und Elia offenbart das Ende der Propheten. Et Élie, il représente la fin des prophètes. No, here he revealed to them that it is this is the end of the old. Er offenbart ihnen hier, dass das Ende vom Alten ist. Et ici, nous révèle aussi que c'est la fin de d'alliance. You get it. Alliance ancienne. Amen. Amen. This is the end of the old. Das ist das Ende vom alten Bündnis. C'est la fin de l'ancien. I came to fulfill it. Ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Je suis venu pour l'accomplir. And that's why you have to see me in all. Deswegen musst du mich in allen sehen. Et c'est ça, tu dois me voir dans tout. Praise the Lord. Amen. You know, it is mostly for your own protection. Es ist hauptsächlich für deinen eigenen Schutz. Es ist deine propre Du always go to Christ. Immer wieder zu Christus zu gehen. Tu pars toujours à Jésus-Christ. To always refer everything to Christ. Connect everything to Jesus to verbinden. Que tu connectes toujours toi avec Jésus-Christ. Don't see people hating you just because of the flesh, your color or whatever. See that it is about Jesus Christ. Meine nicht, dass Leute dich hassen wegen dem Fleisch, wegen Hautfarbe, Geschlecht oder sonstigen, sondern erkenne immer wieder Jesus Christus darin. Et ne vois pas que les gens te détestent à cause de la chair ou bien à cause de la couleur de ta de ton peau, mais vois que c'est toujours à cause de Jésus Christ. You know, if you look at Jesus, he, you know, he always go to the, you know, he refer people to himself, the true God. Wenn du dir Jesus anschaust, er hat Leute immer zu dem wahrhaftigen Gott verwiesen, auf den wahrhaftigen Gott verwiesen. Et puis, si tu vois toujours ce que Jésus Christ a dit, il a toujours référé les gens au vrai Dieu. And that is why we also, we have to learn to always go to Christ. Deswegen müssen wir auch lernen, Christ, immer wieder in any conversation. We are going to have with anybody. Wir sollen uns immer wieder an Christus erinnern bei jeder Konversation, die wir mit jemandem haben. C'est ça pourquoi on doit toujours se rappeler à Jésus-Christ même dans chaque conversation que nous avons avec les gens. Amen. Amen. It is for your own protection. Es ist für deinen eigenen Schutz. C'est pour ta protection. And loving people with God kind of love is the true love. Und Leute mit der Liebe von Jesus Christus zu lieben, ist die wahrhaftige Liebe. Et que tu aimes les gens avec l'amour de Dieu de Jésus-Christ, c'est ça le vrai amour. You know, people might see it as wickedness. Leute sehen das vielleicht als bosartig an. Et les gens pensent que c'est la méchanceté. You know, parents can see it as you don't even think of me. Eltern können vielleicht denken, du denkst gar nicht mehr an mich oder Freunde. Et ça peut arriver que tes parents, tes frères et sœurs pensent que tu es méchant. You know, the flesh, we always see it as wickedness. Das Fleisch sieht es immer als Boshaftigkeit an. If you are loving them with the love of Christ. Wenn du sie liebst mit der Liebe von Christus. Et quand tu aimes les gens avec l'amour de Jésus-Christ, les gens pensent que c'est la méchanceté. You better choose Christ. Entscheide dich lieber für Christus. Et tu dois choisir Jésus-Christ. Amen. Amen. Those of you that are after the flesh, you are digging your grave. Für die Leute, die immer wieder nach dem Fleisch her sind, du ihr Grab, euer eigenes Grab. Et si tu es toujours à travers de la chair, tu es en train de creuser ta propre tombe. Don't be there for anybody in the flesh. Sei nicht für Menschen im Fleisch da. Ne sois pas là pour les gens dans la chair. They are going to ask you for money. They are going to ask you for things, but be there for them in the spirit. Let it be the spirit. Let it be Christ. Sie werden dich um Geld oder Hilfe bitten, aber lass zu, dass deine Beziehung mit ihnen auf Christus basiert. Et les gens vont te demander toujours les choses, peut-être l'argent, mais les choses de la chair, mais ne sois pas là pour eux dans la chair, mais sois là pour eux dans l'esprit. Don't be afraid of how they are going to see it, or what they are going to read, how they are going to see things, how they are going to read it. Hab keine Angst davor, wie sie das lesen werden und wie sie das sehen werden. Et n'aie pas peur de ce que les gens vont dire ou bien comprendre. Comment ils vont comprendre les choses que tu dis ou que tu fais? Once you are seeing Christ, you are well protected. Wenn du Christus siehst, bist du gut beschützt. Si tu vois Jésus Christ, tu es bien protégé. Don't be afraid of how they are going to think. Hab keine Angst, wie sie über dich denken werden. N'aie pas peur de comment ils vont penser de toi. How they are going to receive it when you say no to anybody. Oder wie sie das sehen werden, wenn du nein sagst. Ou bien comment ils vont le voir si tu dis non et si tu refuses. Are you getting it? Mm. Amen. Amen. You know, the Lord told us who to fear. He said, fear only He. Amen. And not fear man. Der Herr hat uns gesagt, wenn wir fürchten sollen, nur ihn und nicht Menschen, genau. Et Dieu nous a dit qu'on doit avoir la crainte de Dieu, pas la crainte de l'homme. The Holy Ghost should be people's helper, and not man. Der Heilige Geist soll der Helfer der Leute sein und nicht der Mensch. Et c'est le Saint-Esprit qui doit aider les gens, c'est pas l'homme. If you allow them to be singing your praise, you will be destroyed. Wenn du zulässt, dass sie dich feiern, I don't know if you are zerstört. Getting it. Et si tu laisses que les gens te louent à cause de tes œuvres, là c'est très dangereux. You better tell them, help them to know that it is all about Jesus Christ. Hilf ihnen zu erkennen, dass es nur um Jesus Christus geht. Et tu dois les aider à comprendre qu'il s'agit seulement de Jésus Christ. Jesus Christ is the one to send a helper. You know, the Holy Ghost is the one to direct somebody, and not you picking and choosing who to help you. Jesus Christus hat uns einen Helfer in Form vom Heiligen Geist geschickt. Nicht du sollst irgendeinen Helfer spielen. Et Jésus-Christ nous a déjà envoyé notre aide qui est le Saint-Esprit. Et pour, on ne peut pas prendre la place du Saint-Esprit. Amen. Amen. Those of you people who want, you know, people are begging you for one thing or the other. Die von euch, die very, very careful. Von Leuten immer wieder um Hilfe give und Dinge gebeten werden. And nothing more. Gib ihnen Christus und nicht mehr und nicht weniger. Pour les gens entre nous qui aiment toujours aider les gens, mais qui acceptent les demandes des gens, on doit faire très attention parce que c'est dangereux. How they are going to see it should never be your business. Wie sie das it's what God, Christ is going to say that should be your business. Wie sie das sehen werden, ist nicht deine Sache. Was Christus sagt, das ist deine Sache. Et c'est pas important ce que les gens pensent de toi, c'est important ce que Jésus-Christ dit de toi. Allow them to sing the praise of Christ. Lass zu, dass sie Christus and feiern. Not your praise. Und nicht dich. Et puis laisse aussi que les gens louent Jésus-Christ et pas toi. Amen. Amen. Don't put yourself in the position of Christ. It's too dangerous. Bring dich nicht in die Situation. No man can occupy that position. Niemand kann diese Position einnehmen. Et ne te mets pas dans la position de Jésus-Christ parce que personne n'est capable de prendre cette position, même pas l'homme. Amen. Amen. Those of you that know the Lord of the family, and you know the father family, the brother family, mother family, you just put it on your head. It will destroy you. Die Last der Familie immer wieder auf den Rücken packen. Es wird euch zerstören. Et si tu mets la charge de la famille sur tes dos, c'est très dangereux pour toi, ça va te détruire. Submit them to Christ. Übergebe sie Christus. Soumets-les à Jésus-Christ. By giving them Christ alone. Indem du ihnen Christus allein gibst. Et tu les fais quand tu le donnes Jésus-Christ. And watching them if they are following Christ. Und sie beobachtest, ob sie wirklich Christus folgen. Et puis tu dois le surveiller si il suit Jésus-Christ. Amen. Amen. It is not I choose Christ, that is why I'm doing it. Do they choose Christ? Und nicht, dass du sagst, ich wähle Christus, deswegen tue ich es, sondern die Frage ist, wählen diese Menschen Christus auch? Et tu peux pas dire que moi je suis là pour eux parce que je choisis Jésus-Christ, mais tu dois te demander aussi si les gens que tu veux aider choisissent aussi Jésus-Christ. The Lord said, no matter how they see it, should not, you know, that should not bother you. Der sagt, egal wie sie es sehen, es sollte nicht deine Sorge sein. N'importe comment ils vont te voir, ce n'est pas ton problème. Praise the Lord. Hallelujah. Remember when God drove Adam out of the garden. Erinnert euch, als Gott Adam aus dem Garten verjagt hat. Rappelle-toi quand Dieu a chassé Adam du jardin. When Adam disobeyed God. Als Adam Gott missachtet hat. Quand Adam a désobéi Dieu. He did not believe God. Er hat nicht an Gott geglaubt. Il n'a pas cru Dieu. Amen. Amen. Actually, it was really the true love. Eigentlich war es sogar die wahrhaftige Liebe. Mais l'action de Dieu, c'était l'amour envers Adam. Though the flesh, we see it as punishment. Auch wenn das Fleisch es als Bestrafung sieht. Somebody get in it. Mm-hmm. Même si la chair pense que c'est. Let us go to Genesis. The book of Genesis, Genesis 3. 1. Mose 3. Praise the Lord. Hallelujah. Genesis 3. 1. Mose 3. Genèse 3. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 22 to the end. 22 bis zum Ende. Verset 22 à la fin. And the Lord God said, behold, the man is become as one of us, to know good and evil. And now, lest he put forth his hand and take also of the tree of life and eat and live forever. You know, this is real love, true love. Das ist wahrhaftige Liebe. Ce qu'on lit ici, c'est le vrai amour. Though the flesh we see it as punishment. Auch wenn das Fleisch es als Bestrafung sieht. Même si la chair pense la punition. Praise the Lord. Hallelujah. Living forever in evil. Für immer im Bösen zu leben. That's what the flesh wants. Das will das Fleisch. Mais la chair veut toujours vivre éternellement Living forever in pain. Für immer in Schmerzen zu leben. De vivre toujours pour toujours dans le mal. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 23. He said, therefore the Lord God sent him forth from the garden of Eden. Amen. Yeah. To till the ground from whence he was taken. Verse 24. So he drove out the man, and he placed at the east of the garden of Eden cherubims and a flaming sword, which turned every way to keep the way of the tree of life. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the flesh will not love this. Das Fleisch wird das nicht gefallen. Dem Fleisch wird das nicht gefallen. La chair va pas aimer cette décision de Dieu. They will call Christ wicked. Sie werden Christus als bösartig bezeichnen. La chair appelle Jésus-Christ méchant. He does not have forgiveness. Er hat keine Vergebung. Il n'a pas le pardon. He could not forgive them. Er konnte ihn nicht vergeben. Il ne pouvait pas le pardonner. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And if you also look at Matthew 11. Matthäus 11. Matthew 11. Amen. Amen. Let us compare two things in Matthew 11. Two things. And see two things that could have, you know, the flesh. And then you can judge by yourself what the flesh could have preferred. Dann können wir selber richten, was das Fleisch gewählt hätte von diesen beiden Optionen. In der Matthieu 11, on va lire, pour comprendre qu'il y avait deux options. Praise the Lord. Halleluja. In Matthew 11, from verse 1. Matthäus 11, Vers 1. Matthieu 11, Vers 1. And it came to pass, when Jesus had made an end of commanding his 12 disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities. Jesus was a teacher. Jesus war ein Lehrer. Amen. Verse 2. And when John had heard in the prison the words of Christ, he sent two of his disciples. Verse 3. And he said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another? Verse 4. Jesus answered and said unto them, Go and show John again those things which you do hear and see. He referred John to the, you know, to the scripture. It means to himself. Er hat Johannes auf die Schrift verwiesen, auf sich selbst, denn er ist die Schrift. Amen. In Verset 4, on voit que Jésus a référé Jean-Baptiste à l'Écriture. Lui-même, il lit l'Écriture parce qu'il est Dieu. He said, verse 5, the blind receive their sight, and the lame walk. Verset 5. The lepers are cleansed, and the deaf hear. The dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. Amen. The poor. Die Armen. It's not money given to them, but the gospel. Nicht das Geld wird ihm gegeben, sondern das Evangelium wird ihm gegeben. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. He said the poor have the gospel preached to them. Den Armen wird das Evangelium verkündet. What they need is the gospel. Was sie brauchen, ist das Evangelium und nicht Geld. If you give them the gospel, wenn du ihnen das Evangelium gibst, amen. Amen. If you give them the gospel, wenn du ihnen das Evangelium gibst, das Wahrhaftige, the Lord will not be their provider. Wird der Herr ihr Versorger sein. C'est Jésus-Christ qui va prendre charge. Don't be the provider of any, you know, for any man. Sei niemand das Versorger. Et ne sois pas Sei niemand das Versorger. Amen. Le soutien de quelqu'un. Praise the Lord. Halleluja. Allow the Lord to be your provider, not you. Lass zu, dass der Herr ihr Versorger ist. That journey, that road that you are trekking is too dangerous. Diese, diesen you Weg, like den du eingeschlagen hast, der ist zerstörerisch. Du wirst das Resultat dieses Weges wird dir nicht gefallen. Et laisse Jésus-Christ être le soutien, parce que si toi tu deviens le soutien, tu vas être, c'est très dangereux pour toi parce que personne peut le faire. Praise the Lord. Hallelujah. And vexes, and blessed is he whosoever shall not be offended in me. Blessed is he who will not be offended, who will not give up on me. Glückselig because of whatever he's facing. Wer nicht an mir Anstoß somebody nimmt, get in it. Unabhängig von den Dingen, die er durchmacht. Blessed is he that will not be tired of me. Wer mich nicht satt haben wird, egal was. Et heureux celui qui ne sera pas fatigué de Jésus-Christ dans n'importe quelle situation. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Verse 7. And as they departed, Jesus began to say unto the multitude concerning John. I hope you are getting something here. Look at how Jesus, John sent two of his disciples to Jesus Christ. Johannes hat zwei seiner Jünger zu Jesus geschickt. Et Jean-Baptiste a envoyé deux de ses disciples à Jésus-Christ. He needed a word of encouragement. Er brauchte ein Ermutigung. Er brauchte Aufmunterung. According to the world system. Er wollte aufgemuntert werden. Il voulait être encouragé par le système de ce monde. Amen. Amen. He was in problem. Er hatte Probleme. And he needs somebody to be there for him. Und er hat jemanden gebraucht, der für ihn da ist. Il avait besoin de quelqu'un qui soit là pour lui. For you, you know how to be there for people. Once he comes to Christ's world, he is take them to Christ. Wir sind da für Menschen, die wir die auf Christus verweisen. Is somebody that in it? Et au moment de Jésus-Christ, tu es là pour les gens quand tu refères à Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know Jesus here, the flesh will never like what Jesus did. Das Fleisch, das würde niemals dem würde niemals gefallen, was Jesus hier gemacht hat. Et la chair va jamais aimer ce que Jésus-Christ a fait. You know, if you look at these two, you are going to read the second part and see the part, you know, that the natural man we choose, we prefer. Amen. Amen. Proverbs 7. Ab 7 sehen wir den Teil, dem das Fleisch, der natürliche Mensch, gefallen würde. Et dans verset 7, on va voir ce que l'homme devait préférer dans la chair. Amen. Amen. And as they departed, Jesus began to say unto the multitude concerning John, what went ye out into the wilderness to see? A reed shaking with the wind. Verse 8. But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment. Behold, they that wear soft clothing are in king's houses. But what went ye out for to see? A prophet, yea, I say unto you, I'm more than a prophet. Are you getting something here? Are you understanding it? If we read it to verse 14, amen? Amen. He said, for this is he. Here he's still speaking concerning John. Jesus spricht hier immer noch über Johannes den Täufer und alles, was er ist. Et puis Jésus-Christ, il parle de Jean-Baptiste et puis de sa personne. But his disciples were no longer there to take this words to John. Aber die Jünger von Johannes waren gar nicht mehr da, um das zu hören, was Jesus so Großartiges über Johannes erzählt hat hier. Mais les disciples de Jean-Baptiste n'étaient plus là pour écouter ce que Jésus-Christ a dit sur Jean-Baptiste. Are you getting it? Amen. They were no longer there to take these words to John. Sie waren gar nicht mehr hier. This praise, um diesen Lob, Menschenlob an Johannes den Täufer weiterzutragen als Aufmunterung. Et les disciples de Jean n'étaient plus là pour pour amener les paroles de Jésus-Christ à Jean-Baptiste, donc parce que Jésus-Christ a loué Jean-Baptiste. Verse 9. No. Verse 9. But what went ye out for to see a prophet? Yea, I say unto you, I'm more than a prophet. Mm. You know, for John, it could have, you know, the flesh could have preferred, you are more than a prophet. Für Johannes wäre es vielleicht schöner gewesen zu hören, dass er größer ist als ein Prophet. For this is he. Okay, shut. Ici, dans le verset 9, on voit que Jésus-Christ est en train de louer Jean et la chair préfère toujours la louange que les paroles dures. Amen. Amen. For this is he of whom it is written, behold, I send my messenger before your face. We shall prepare the way before thee. Verse 11. Verily I say unto you, among them that are born of women, they have not risen a greater than John the Baptist. Notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. You know, you can see he is still speaking concerning John. Man kann hier sehen, redet immer noch über den Jesus. Disciples are no longer there to tell this words. Aber seine Jünger sind nicht mehr hier, um das weiterzugeben an Johannes. Ici, Jésus-Christ parle de Jean-Baptiste, mais les disciples ne sont plus là pour attendre ce que Jésus-Christ est en train de dire. And verse 12. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffered violence, and the violent take it by force. Verse 13. For all the prophets and the law prophesy unto John. Praise the Lord. Vers 12 und 13. Vers 12 et 13. And verse 14. And if you will receive it. 14. This is Elijah, which was for him come. Vers 14. Well, for, sorry. Which was for to come. Amen. Amen. This is Elijah that is to come. Das ist Elia, der kommen soll. C'est Elie qui devait revenir. You know all this. If you compare the two, I hope you know the two. The first part. Wenn wir beides What? Miteinander vergleichen. Et j'espère que vous comprenez la différence entre ce qu'on vient de lire au début et maintenant. You know, you can judge which of the two could have helped John naturally. Wir können verstehen, welches von den beiden Sachen, was Jesus gesagt hat, Johannes geholfen hätte. Et dans la chair, nous pouvons peu comprendre quelle parole pouvait aider Jean-Baptiste. The flesh we pick number two. Das Fleisch hätte das zweite gewählt, was Jesus Christus gesagt hat über ihn. Mais la chair devait choisir la deuxième partie. But Jesus picked the first part. Aber Jesus Christus hat den Jüngern von Johannes nur das erste offengelegt. Mais Jesus Christ a seulement parlé de la première partie devant les disciples. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. If you give them money, you continue to give them money. Wenn du ihnen einmal Geld gibst, wirst du ihnen weiterhin Geld geben. Si tu commences, si tu le donnes l'argent une fois, tu commences continuer à lui donner l'argent. But if you give them Christ, they will never lack. Aber wenn du ihnen Christus gibst, werden sie niemals was Mangel haben. Mais si tu leur donnes Jésus Christ, ils vont jamais manquer quelque chose. If you give them money, they will continue to lack. Wenn du ihnen Geld gibst, werden sie weiterhin kommen, weil sie weiterhin nicht haben werden. Et si tu leur donnes l'argent, ils vont continuer à manquer, ils vont continuer aussi à venir. But if they have Christ, they will never lack. They never lack. Aber wenn sie Christus haben, wenn sie immer genug haben. Et si ils ont Jésus-Christ, ils vont toujours être satisfaits. Praise the Lord. Hallelujah. Number three, why are you here? Nummer drei, warum sind wir hier? Nummer drei, pourquoi nous sommes ici? Why do you now choose Christ? Was? Why do you now choose Christ? Warum wählst du Christus? Pourquoi tu choisis Jésus Christ? Is it because nothing is working for you? Ist das, weil nichts für dich funktioniert? Est-ce que c'est parce que rien fonctionne dans ta vie? For example, if everything will have been working for you, will you choose Christ? Is somebody getting here? Wenn beispielsweise alles für dich funktioniert, wirst du weiterhin Christus wählen? Si par exemple tout devait fonctionner dans ta vie, est-ce que tu voulais continuer, tu voulais choisir Jésus-Christ? If everything had been working for you, will you turn and say, I am for Christ and come to Christ? Wenn immer alles für dich funktioniert, wirst du dich dann wenden. Check your life. You judge it. Und dich fragen, ob du zu Christus kommen sollst. Et si par exemple dans ta vie tout voulait fonctionner, est-ce que tu voulais être capable à choisir Jésus-Christ? Again, why do you now choose Christ? Prüfe dich selbst, warum entscheidest du dich für Christus? Juge toi-même pourquoi tu choisis Jésus-Christ. Is it because nothing is working for you? Ist es, weil nichts für dich funktioniert? C'est parce que rien ne fonctionne dans ta vie. When you turn your back away from him, nothing is working for you. Is that why you return to him? Wenn du dich gegen ihn gewendet hast und nichts funktioniert hat, wirst du dich auch weiterhin für ihn entscheiden? Quand tu as abandonné Jésus, that's not what I'm saying. Als du dich gegen Christus gewendet hast und nichts funktioniert hat. Und du dann realisiert hast, dass du dann wieder zurückgehst zu Christus, weil halt nichts funktioniert hat, okay. Als du dich umgedreht hast. Mhm. Aber hättest du dich auch für Christus entschieden, wenn weltlich gesehen alles dann gelaufen wäre? Exactly. Okay. Mhm. That's the question Serge asks. Quand tu as abandonné la raison, quand tu as abandonné Jésus-Christ, c'est parce que si par exemple, quand tu as abandonné Jésus-Christ, tout voulait fonctionner dans ta vie, est-ce que tu voulais être capable à choisir Jésus-Christ? Amen. Amen. You know, as you turn your back against him, amen. Amen. You know, if things were working for you beautifully, perfectly, according to the natural world, the natural system, will you choose him? Will you turn and come to him? Als du dich gegen ihn gewendet hast und zu dem Zeitpunkt alles weltlich gesehen gut gelaufen ist, wärst du danach wieder zu ihm zurückgekommen? Et quand par exemple tout fonctionnait dans même au monde naturel pour toi, que tu as abandonné Jésus-Christ, dans la même situation où tout va bien pour toi, est-ce que tu voulais choisir Jésus-Christ? Are you here to collect things from him or to believe him forever? Bist du hier, um Dinge von ihm einzusammeln, oder bist du hier, um dich für immer für ihn zu entscheiden? Tu es ici pour recevoir des choses de Jésus-Christ ou bien tu es ici pour le croire? Are you here because things have not been working for you? Bist du hier, weil Dinge für dich nicht funktionieren? Tu es ici parce que les choses ne fonctionnent pas pour toi? Is it situation that make you come back to him? Bist du hier wegen Situationen? Est-ce que tu es à l'église à cause des situations? Praise the Lord. Hallelujah. If it is situation, he wants you to turn it around. Wenn es an Situation liegt, warum du hier bist, dann möchte Christus, dass du das umdrehst und damit aufhörst. Et si c'est à cause les situations, pourquoi tu es ici, là tu dois changer ton motif. You know, situation brought so many of us to Christ. Sehr viele aus der Gemeinde. Somebody like me. Hat Situation hier hingeführt. Zum Beispiel Leute wie ich selbst. Et les situations différentes ont amené beaucoup les gens vers Jésus-Christ, comme par exemple moi-même. By coming to him, and I know that it's not about solving problems, it's now about knowing my Father. Aber als ich dann zu Christus gekommen bin, habe ich verstanden, dass es nicht darum geht, Probleme zu lösen, sondern meinen Vater zu kennen. Mais quand j'ai commencé ma relation avec Jésus-Christ, j'ai compris qu'il ne s'agit pas de résoudre des problèmes, mais de connaître Jésus-Christ. If situation have brought you, you know, if it is situation that brings you here, amen, don't allow it to be situation that make you to continue with him. Wenn Situation dich hier hingeführt hat, lass nicht zu, dass Situation dafür sorgen, dass du weiterhin auch hier bleibst. Et si les situations t'ont amené à l'église, là ne laisse pas que les situations sont la raison pour laquelle tu es ici. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Hallelujah. He does not want us to come to him under law, but under grace. Er möchte nicht, dass wir zu ihm kommen unter Gesetz, sondern Gnade. Et puis il ne veut pas qu'on vienne vers Jésus-Christ sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Amen. Situation control is under law. Wenn die Situation uns kontrolliert, dann stehen wir unter dem Gesetz. Et si les situations nous contrôlent, nous sommes sous la loi. Coming to him because of love is, you know, to know him as your father. No matter what, if things work or not, that is, doesn't matter. That is grace. Wenn wir zu ihm in Liebe kommen und unsere Mission ist, ihn besser zu kennen, dann ist im Gesetz, dann ist das in der Gnade. Et si tu viens vers Jésus-Christ pour le connaître, pour avoir une relation avec lui, là, tu es sous la loi, la grâce. Allow it to be, no matter what. If things work or not, it is Christ forever. Egal wie die Situation ist, lass zu, dass es für immer Christus ist. Et dans n'importe quelle situation, même si les choses fonctionnent ou pas, tu dois laisser Jésus-Christ être ton motif. Number four, what you refuse to let go will destroy you. Viertens, was du nicht loslassen kannst, wirst du zulassen, dass es dich zerstört. Et tout ce que tu n'es pas capable à laisser derrière toi, à quitter, là, ces choses-là vont te détruire. Just like things you refuse to submit to him, we also destroy you. Auch wenn du Dinge nicht loslassen kannst, werden diese Dinge dich zerstören. We take you away from him. Und dich von Christus wegnehmen. Et tout ce que tu ne peux pas soumettre à Jésus-Christ, ça va te séparer de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You know, that was what I saw some days ago. Amen. When he brought all this message. Amen. Mm-hmm. That was, I said some days. Let me say just yesterday. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Das habe ich gestern alles gesehen. Et tous ces messages ici, c'est Dieu qui m'a révélé ça quelques jours passés. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Revealing somebody that refused to submit everything. Er offenbart jemanden, der. Kannst du das mal wiederholen? Also, was meinst du mit revealing? Hat Gott dir das offenbart? Yeah, reveal it to me. Somebody that refused to submit everything to him. Der Herr hat mir jemanden offenbart, der nicht loslassen kann. Et Dieu m'a révélé une personne qui ne peut pas tout soumettre à Jésus-Christ. And how that person was destroyed. Und diese Person wurde dadurch zerstört, weil sie das nicht Christus abgeben konnte. Et comment cette personne a été détruite parce qu'elle ne pouvait pas laisser tout à Jésus-Christ? Fleisch und Blut cannot do the job. Fleisch und Blut können das nicht bewirken. Et la chair et le sang ne peut rien faire. Amen. Amen. What fight people is not flesh and blood. Was Menschen bekämpft, ist nicht Fleisch und Blut. Ce qui combat les gens, c'est pas la chair, c'est pas chair et sang. And that is why no flesh and blood can solve the problem. Und deshalb kann auch Fleisch und Blut das nicht lösen. C'est ça pourquoi la chair et le sang ne peut pas résoudre des problèmes. Then he now said about helping people again. Und dann hat der Herr nochmal darüber geredet, Menschen zu helfen. Après Dieu m'a révélé aussi quelque chose concernant aider les gens. Amen. Amen. He said we should never be there for anybody in the flesh. Er sagte, wir sollen niemals für Menschen da sein im Fleisch. Il a dit, on doit jamais être là pour les gens dans la chair. It is between demonic power and Christ. Es geht um dämonische Kräfte und Ephesians Christus. 6. Parce qu'il s'agit toujours des esprits démoniaques et Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ephesians 6. From verse 10. It says, finally, my brethren, be strong in the Lord. Somebody get in it. Amen. Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark im Herrn. And in the power of his might. Amen. Und in der Macht seiner Stärke. Vers 11. Vers 10. Ainsi, tant que nous avons l'occasion, faisons du bien à tous et surtout à nos frères dans la foi. Then in verse 11, it says, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Verse 11. Amen. Amen. Then verse 12. Verse 12. For we wrestle not against flesh and blood. Praise the Lord. Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste. Don't see anything in flesh and blood. See it in the spirit. Seh nichts in Fleisch und Blut, sondern seh es in Christus. et ne voient rien dans la chair, dans la chair, mais voient tout dans l'esprit. You know, Jesus never see anything in flesh and blood. Christus hat nie etwas in Fleisch und Blut gesehen. That was why he referred John to the Spirit. Er hat immer nur Dinge im Geist betrachtet und aus diesem Grund hat er Johannes auch auf das Geistliche verwiesen. Et même Jésus-Christ, il n'a jamais vu des choses dans la chair, mais il a toujours vu des choses spirituelles. C'est ça pourquoi il a référé Jean-Baptiste à l'Écriture. He said, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Praise the Lord. Unser Kampf richtet sich gegen Herrschaften, Gewalten, gegen Finsternis, die die Weltzeit und gegen die geistlichen Mächte. Punkt. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. You better put on Christ 24/7. Wir sollten lieber Christus für immer anziehen. Et tu dois être habitué à porter Jésus-Christ chaque fois, à chaque jour, 24/7. Verset 13, wherefore take unto you no armor of God, that you may be able to withstand. Verset 13. Withstand, I'm coming. Withstand in the evil day, and having done all to stand. Verse 14. Vers 14. Stand therefore, having your loins girded about with truth. Amen. Amen. Having on the breastplate of righteousness. Amen. Amen. Verse 15. Vers 15. Verse 15. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. That's the gospel of Christ. Amen. Amen. Moses' gospel is not the gospel of peace. Das Evangelium von Moses, so Christ's gospel, that is the gospel of peace. Ist nicht das Evangelium von Frieden, sondern nur das Evangelium von Christus. Et la nouvelle, la bonne nouvelle de Moïse, c'est pas la bonne nouvelle de la paix, mais la bonne nouvelle de Jésus-Christ est la bonne nouvelle de la paix. Moses' gospel was a gospel of bondage. Das Evangelium von Moses war das Evangelium von Gefangenschaft. Et l'évangile de Moïse était l'évangile de la captivité. And that's why it was not, you know, no one could be free, could not free anybody. Und deshalb konnte es auch kein befreien oder retten. Et si cette personne pouvait être sauvée. Praise the Lord. Hallelujah. We just read that he made peace with his blood. That's Colossians 1. Wir haben in Kolosser 1 gelesen, dass Jesus Christus mit seinem Blut in Frieden gebracht hat. Et on vient de lire que Jésus-Christ nous a réconciliés avec son sang. It means without his blood there is no peace. Es bedeutet, dass God and man. Es bedeutet, dass ohne sein Blut gibt es keinen Frieden zwischen Gott und den Menschen. Ça veut dire sans son sang, il n'y a pas la paix entre l'homme et Dieu. Then in verse 16, above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fierce that of the wicked. Verset 16. And verse 17. Verse 17. Verse 17. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Christ's word is what you are to hold on to. Das Wort Gottes müssen wir festhalten. Et tu dois tenir à la parole de Dieu. Then he now said, pray in the Spirit. Look at it, verse 18. Und in Vers 18 steht, wir sollen im Geist beten. Et dans verset 18, il nous dit qu'on doit prier dans l'esprit. Amen. Amen. You see it there. He said, praying always with all prayer and supplication in the spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Vers 18. Praise the Lord. Hallelujah. And for me also, that utterance may be given unto me. You see? Vers 19. Amen. Vers 19. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. 1 Corinthians 15. 1. Korinther 15. 1. Korinther 15. Verse 1. Korinther 15, Vers 15. But this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither doth corruption inherit in corruption. Praise the Lord. Vers 50. Verset 50, voici ce que je veux dire, frère. Ce qui est fait de chair et de sang ne peut pas avoir part au royaume de Dieu, et ce qui est mortel ne peut pas participer à l'immortalité. It is not by power, it is not by mind, it is by the spirit. Amen. Es geht nicht um Gewalt oder Herrschaften, es geht um den Geist. Praise the Lord. Ta propre puissance ou bien force, mais par ton esprit, par l'esprit. Praise the Lord. Alléluia. We continue with our principles. Amen. Amen. Wir machen weiter mit dem Prinzip von Christus. On va continuer avec les principes de Jésus-Christ. Again, one of the Christ principle is set your affection on things above and not on things on the earth. Eines der Prinzipien von Christus ist, dass wir unsere Gedanken auf das richten, was oben ist, und nicht auf das Weltliche. Et un principe de Jésus-Christ est qu'on doit mettre nos pensées vers les choses qui sont au royaume des cieux et pas sur la terre. What they see and what you see should not be the same. Was sie sehen und was du siehst, sollte nicht dasselbe sein. Are you getting it? Ce que le monde voit puis ce que toi tu vois, ça doit pas être la même chose. What they desire and what you desire should never be the same. Was sie wollen, was du willst, sollte nicht dasselbe sein. Et ce que le monde désire puis ce que tu désires, ça doit jamais être la you même chose. You may even be working the same job naturally, but you know your heart is full of Christ. Their heart is full of whatever. Selbst wenn ihr natürlich gesehen dieselbe Tätigkeit ausübt, hast du was ganz anderes im Herzen als sie. Et même si tu as le même travail avec tes collègues, ton cœur est rempli de Jésus-Christ et leur cœur est rempli de ce monde. Your motive, your value, your choice should never be the same. Dein Motiv und deine Entscheidungen sollten niemals dieselben sein. Tes motifs et tes choix ne devront, ça doit jamais être la même chose comme de ce monde. You are never alone. Du bist niemals alleine. Tu es jamais toute seule. The earthly people see. They see the flesh, but you see the spirit. Die weltlichen Menschen sehen das Fleisch, weil wir sehen den Geist. Et les gens terrestres, ils voient la chair, mais nous, on voit l'esprit. They see color. They see black or white. They see nationality. They see male or female. Sie sehen Farben, sie sehen Herkünfte, sie sehen Alter, sie sehen das Geschlecht. Et le monde, il voit la couleur de peau, il voit le sexe, il voit l'âge, il voit tout de choses naturelles. They see their own body, their own figure, and they see other people's body and they see the other people's figure. Sie sehen den Körper, sie sehen das Fleisch und vergleichen das mit anderen Menschen. Et ils voient leur taille et puis ils se comparent avec les uns les autres. No, they see fat or slim. Sie sehen das Gewicht an. Et puis ils comparent leur taille. Heavenly people see Christ alone. Aber himmlische Menschen sehen Christus. Mais les gens célestes voient seulement Jésus-Christ. Amen. Amen. And not your body or other people's body. Und nicht das Äußerliche oder das von anderen Leuten. Et puis ne voient pas leur propre corps ou le corps des autres gens. No, he wants you to know the difference between you and them. Er möchte, dass wir den Unterschied kennen zwischen uns und ihnen. Et Dieu veut qu'on connaisse la différence entre nous et le monde. You know, they see time, but you see Christ. Sie sehen die Zeit, aber wir sehen Christus. Le monde voit le temps, mais toi tu vois Jésus-Christ. They see age, you know, they see age. But you see Christ alone. Sie sehen das Alter, aber wir sehen Christus alleine. Le monde voit l'âge, mais nous on voit Jésus-Christ lui-même. Praise the Lord. Halleluja. In Matthew 6, verse 25. Matthäus 6, Vers 25. Matthäus 6, Verset 25. Praise the Lord. Amen. Matthew 6. You know, here is telling us what we are not to take thought of. What we should never allow to come to our heart. Diese Stelle zeigt uns, was wir niemals in unsere Gedanken oder in unser Herzen lassen sollen. Et verset 25 nous montre que qu'est-ce qu'on ne doit pas désirer. He said, therefore I say unto you, take no thought for your life. Are you getting it? 25, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben. Et verset 25 nous dit, ne vous inquiétez pas au sujet de votre vie. So long as you know how people are pursuing. You know, their thought is full of the future, the past, the present, the future. Especially the future. Aber heute sehen wir Menschen, die sich nur noch um ihre Zukunft sorgen. Aujourd'hui, on voit seulement les gens qui s'inquiètent à cause de l'avenir. Therefore, I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat or what you shall drink, nor yet for your body. Are you getting it? He said your body. Your body. Vers 25, sorgt euch nicht um euren Körper. Praise the Lord. Hallelujah. Not yet for your body, what you shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, they compare themselves to others. 2 Corinthians. Quickly go there. Sie vergleichen sich mit anderen Leuten. 2 Korinther. Beaucoup de gens se comparent avec les autres gens. The Lord hates it. Aber der hasst das. Mais Dieu déteste. Don't compare yourself to others. Vergleiche Don't compare others to yourself. Und vergleiche andere Leute nicht mit dich selbst. Ne te compare pas aux gens et plutôt ne compare pas toi-même avec les autres. 2 Corinthians 10, verse 12. 2 Corinthiens 10, verset 12. He said, for we dare not make ourselves of the number or compare ourselves with some that commend themselves, but they measuring themselves by themselves. Verse 12. And comparing themselves among themselves are not wise. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He wants us to see him and stop seeing whatever is outside. Er möchte, dass wir ihn sehen und aufhören, Dinge zu sehen, die draußen sind. Et Jésus-Christ veut qu'on voit seulement lui-même et pas les choses qui sont dehors. See what Christ did for you. Wir sollen das sehen, was Christus für uns getan hat. How much he loves you. Wie sehr er uns liebt. How he left heaven and came here to earth. Wie er den Himmel zurückgelassen hat und zu uns zu kommen ist für uns. Et vois comment Jésus-Christ a quitté le ciel pour toi. You know, if you are the only one still here, he could have still come here. Selbst wenn du der einzige Mensch gewesen wärst auf der Erde, wäre er trotzdem gekommen. Et même si tu étais la seule personne qui était dans ce monde, il voulait seulement venir. Do you know how you know that? Weißt du, wie du das prüfen kannst? Tu sais comment tu peux le savoir? Amen. Amen. You know, Adam, it was only Adam that he created. You know, only Adam, not many Adams. Er hat nur einen Adam erschaffen, nicht mehrere. And he gave him everything. Und er hat ihm alles gegeben. Et Dieu a créé seulement un seul être humain, si cette personne était Adam. Et puis il a tout donné à Adam. The Bible says he became poor so that you are rich. Die Bibel sagt, er wurde arm, damit wir reich werden. La Bible nous dit que Jésus-Christ est devenu pauvre pour qu'on soit riche. If you don't have anything, remember there is no poverty in heaven. Wenn du nichts hast, erinnere dich, dass es keine Armut im Himmel gibt. Même si tu as rien, rappelle-toi qu'il n'y a pas la pauvreté au ciel. He left heaven and came to the earth. That is so poor. So that you can be in heaven. Amen. Er hat den Himmel verlassen und ist auf die arme Erde gekommen, damit du reich im Himmel sein kannst. Et Jésus-Christ, il a quitté le ciel et puis il est venu sur la terre qui est tellement pauvre pour que toi tu sois capable d'aller au Royaume des Cieux. Where there is no poverty, so that you can be in heaven where there is no poverty. Damit wir im Himmel sind, wo es keine Armut gibt. Pour que toi tu sois là où il y a pas la pauvreté. Amen. Amen. You know, earthly people see their good work. Weltliche Menschen sehen ihre guten Taten. Et les gens terrestres voient leur œuvre. They are proud of themselves. Sie sind stolz auf sich selbst. Et ils sont très fiers de leur. How intelligent they are. Wie intelligent sie sind. Comment ils sont intelligents. What they have achieved. Was sie alles erreicht haben. Their degree, their beauty, their job is their God. Ihr Abschluss, ihre Arbeit, das ist ihr Gott. Leur éducation, leur beauté, c'est leur Dieu. Heavenly people are proud of just wanting Christ. Aber himmlische Menschen sind nur auf eine Sache stolz, und das ist Jesus Christus. Mais les gens célestes sont seulement fiers d'une chose, puis c'est. And they have the boast of wanting, that is Christ. Und sie rühmen sich wegen Christus. Et puis ils sont fiers de Jésus-Christ. Amen. Amen. Don't compromise to get anything. Geh keine Kompromisse ein, um etwas zu bekommen. Il faut pas faire des compromis pour avoir quelque chose. Whatever you compromise to get, you are going to lose it. Was auch immer, wofür du auch Kompromisse eingehst, das wirst du verlieren. Et tout ce que tu reçois à travers des compromis, tu vas le perdre. Don't be jealous of somebody that compromised to get whatever. Beneide niemanden, der Kompromisse eingeht. Et ne sois pas jaloux aux gens qui font des compromis Dinge zu bekommen. Pour avoir des choses. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Don't be jealous of them. Beneide diese Menschen nicht. Et ne sois pas jaloux d'eux. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We quickly go through. Okay, we still have some minutes. Amen. Amen. Let us quickly look at the definition of principles. Wir schauen uns die Definition von Prinzipien an. Maintenant, was voir les la définition. What is principle? Was sind die Prinzipien? Qu'est-ce que sont les principes? It is the foundational law by which and on which everything stands. Kannst du das mal wiederholen? It is the foundational law by which and on which everything stands. That's principles. Okay. Es ist eine Grundlage von Tatsachen. Eine Grundlage, auf dem alles steht und fällt. Les principes sont, ou bien la principe du Christ, c'est la fondation sur tout est basé. Amen. Amen. Christ has his own kind of principle. Christus hat seine eigenen Prinzipien. Et Jésus-Christ a ses propres principes. Just like the natural world have their own principles. So wie auch die Welt ihre Prinzipien hat. Comme le monde a aussi ses propres principes. Amen. Amen. The Muslim, the societies, the mafias, they all have their principles. Die Moslems, die Mafia, diese Gruppierungen, sie haben alle ihre eigenen Prinzipien. Et les musulmans, les gens criminels, ils ont tous leurs propres principes. And if you violate them, you are dead. Und wenn du diese Prinzipien nicht eingehst, bist du tot. Et si tu ne tiens pas aux principes de ces gens, tu es mort. And they learn never to violate their principles. If they do, it means death. Und sie müssen lernen, diese Prinzipien nicht zu übertreten, ansonsten heißt es Tod. Et puis, il ne méprise jamais ces principes, sinon ils sont morts. If you learn a principle of a thing, you will always be protected by that very principle. Wenn du ein Prinzipien erlernst, wirst du immer durch dieses Prinzip auch geschützt sein. Et si tu apprends un principe, tu vas être toujours protégé par ce principe. Learn the principles of Christ. Erlerne, what he called his own principle. Erlerne die Prinzipien von Christus, die seine Prinzipien auch nennt. Et apprends les principes de Jésus-Christ, puis ce que lui il appelle principe. Remember, he said, without me, you can do nothing. Without my principles, you can do nothing. Erinnere dich daran, dass er sagt, ohne ihn können wir nichts, ohne seine Prinzipien können wir nichts. Rappelle-toi comment Jésus-Christ dit que sans moi tu peux rien faire, ni sans mes principes tu peux rien faire. Anywhere you are, you know, any discussion, always learn to go to Christ. Egal wo wir sind, egal in welchem Gespräch wir uns befinden, wir sollen uns immer daran erinnern, zu Christus zu gehen. Et dans chaque conversation où tu te trouves, tu dois apprendre d'inviter Jésus-Christ. Example, if you talk about marriage, if they are talking about marriage, you go to Genesis, where God gave Adam and helpmate. Amen. Zum Beispiel, wenn wir in einem Gespräch sind, wo es über Hochzeit geht, dann sollen wir uns an die Prinzipien von Jesus Christus erinnern, wo was in 1. Mose drin steht über, go to Genesis 2, über Ehe. Quickly go there. 1. Mose 2. Praise the Lord. Si par exemple le monde parle de mariage, tu dois apprendre de douleur référée à Genèse où le mariage a commencé. On va lire maintenant Genèse 2, verset 18. And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmate for him. Praise the Lord. Hallelujah. 1. Mose 2, Vers 8. Genesis 2, Vers 18. 18. Vers 18. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Adam did not seek wife. Adam hat nicht nach einer Frau gesucht. Adam n'a pas cherché une femme. And the Bible also said we should not seek wife. Und die Bibel sagt auch, dass wir heute auch keine Frau oder Ehemann suchen sollen. Et puis, même la Bible nous dit qu'on ne doit pas chercher un homme ou bien une femme. Because of time we will not read it to the end, but go to 1 Corinthians 7. 1. Korinther Vers 7. 1. Korinther Vers Chapitre 7. Praise the Lord. Amen. 1. Korinther 7 Vers 27. 7, Vers 27. 1. Korinther 7, Vers 27. He said, are thou bound unto a wife? Seek not to be loosed. Are thou loosed from a wife? Seek not a wife. Vers 27, bist du an einer Frau gebunden, so suche keine Trennung von ihr. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. As-tu une femme, alors ne cherche pas à t'en séparer. N'es-tu pas marié, alors ne cherche pas des femmes. Praise the Lord. Hallelujah. I hope you understand where we have just read. Amen. Ich hoffe, ihr versteht diese Stelle. J'espère que vous comprenez cette passage. Amen. Amen. You know what? If you are before you marry, if you are not saved, and now you are now saved as a woman, your husband, you are not going to divorce that man because you are saved and he is not saved. That's what he's saying there. Wenn du geheiratet hast, bevor du Jesus Christus empfangen hast und jetzt in dieser Ehe bist, sollst du nicht deinen Ehemann scheiden, weil du wiedergeboren bist und er nicht. Das sagt diese Stelle aus. Et si, par exemple, tu t'es marié avant d'être sauvé, tu n'as pas le droit de te divorcer de ton partenaire. Amen. Amen. And now, then look at it again. Are thou bound unto a wife? Seek not to be loose. Vers 27 nochmal. Are thou loose from a wife? Seek not a wife. Are you free that you are not married? Amen. Don't seek a wife. But are you married and you are saved? Maybe your wife is not saved. Don't seek to divorce. Wenn du unverheiratet bist, dann suche nicht nach einem Ehepartner. Und wenn du bereits in einer Ehe bist, dann suche nicht danach, diese Person wegzustoßen. Because you are saved. Weil du gerettet bist. Verset 27. Est-ce que tu as une femme? Ne cherche pas à la quitter. Tu n'as pas de femme? Ne cherche pas à te marier. Et tu ne dois pas quitter ta femme ou bien ton mari parce que tu es sauvé. Amen. Amen. Because if you are really saved, it's a matter of time before the other is also saved. Amen. If you submit him or her to Christ. Amen. Amen. Weil wenn du wirklich wiedergeboren bist, ist es nur eine Frage der Zeit, bis diese Person auch durch deinen Glauben wiedergeboren wird. Et si tu es vraiment sauvé, là c'est seulement une question du temps jusqu'à ce que ton mari soit aussi sauvé. Here he said we should not seek husband, we should not seek wife. Die Stelle zeigt, dass wir keinen Ehepartner suchen sollen. Et puis la Bible nous dit qu'on ne doit pas chercher à nous marier. In Matthew 6:33, it revealed to us what we are to seek. In Matthäus 6 steht, seek first the kingdom of heaven and its righteousness. In Matthäus 6 sagt uns die Bibel, wonach wir streben sollen. Wir sollen zuerst nach Christus streben und seine Gerechtigkeit. In Matthäus 6 nous dit qu'on doit d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice et après on va voir tout. He said, and all others will be added unto you, including wife, including husband, including whatever. Und alles andere wird all hinzugefügt, wie deine Ehepartner und alles andere. Et après le reste va être ajouté, comme par exemple aussi le mariage. And Proverbs 8, verse 17, he said, we are to seek the Lord and seek him early. Und in Sprüche steht auch geschrieben, dass wir den Herrn suchen sollen und ihn früh und rechtzeitig suchen sollen. Et puis Proverbe nous dit qu'on doit chercher Dieu, le chercher avant. Amen. Amen. So now we just talked about if you want to know about marriage. Also, if you want to know about death, you go to Genesis and see where God introduced death to Adam. Wir haben jetzt gesehen, dass in der Bibel etwa viel über das Prinzip von Ehe steht, aber steht auch was über das Prinzip von dem Tod in Christus in 1. Mose. Et on vient aussi de lire que la Bible a beaucoup de versets pour le mariage, mais c'est comme ça aussi avec la mort, on peut toujours se référer à Genèse. And also go to Christ to see how Christ conquered it. Und wir sollen auch zu Christus gehen, um zu verstehen, wie Christus den Tod besiegt hat. Et pour comprendre comment la mort a été conquérée, on doit toujours se référer à Jésus-Christ. If you want to know what sin is, you go to Genesis. You go to John 16. Wenn du wissen willst, was Sünde ist, dann geh zu 1. Mose oder Johannes. Et si tu veux connaître la racine du péché, là tu dois lire Genèse et aussi Jean 6. They are the principles. They are principles. Das sind die Prinzipien von Christus. Ce sont les principes de Jésus-Christ. In Genesis 2, you know, it was not plural sin, it was singular sin. In 1. Mose 2 geht es um die Einzahl von Sünden, nicht um Mehrzahl. Et dans au péché de Jésus-Christ, c'est ou bien le péché en général, c'est pas c'est toujours singulier. Mais ça dit c'est toujours singulier. He said, oh, Praise the Lord. Amen. He said, if you eat the fruit, you will surely die. Er sagte, wenn du die Frucht isst, wirst du auf jeden Fall sterben. Il a Dieu a dit si tu manges la fruit, tu vas mourir. It was a singular sin. Es war die Einzahl von der Sünde. C'était un péché. If you don't believe me, you will surely die. Wenn du Christus nicht glaubst, dann wirst du auf jeden Fall sterben. Et si tu ne crois pas Jésus-Christ, tu vas mourir. And in John 16, Jesus said the same thing. Und in Johannes 16 sagt Jesus genau dasselbe. Et dans Jean 16, Jésus-Christ dit la même chose. He said the Holy Ghost will help us to know what sin is. And the sin is the sin of not believing him. Er sagt uns, dass der Heilige Geist singular, uns zeigen wird, was die wahre Sünde ist und dass es ihm nicht zu Jesus Christus nicht zu glauben. Et puis Jésus Christ nous dit que le Saint Esprit va nous révéler ce qui est le vrai péché, puis que le péché c'est ça, il y a pas beaucoup de péchés, mais seulement un seul. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You know, Jesus was always going to the principles when they asked him questions. Sobald Jesus Christus Fragen bekommen hat, hat er immer mit dem Prinzip vom Wort Gottes geantwortet. Et quand Jésus-Christ a reçu des questions, il a toujours répondu avec le principe de Dieu. You know, in Matthew 19:1-6, they asked him about marriage. He went to Genesis. In Matthäus haben sie ihn wegen Ehe gefragt. Und Jesus Christus hat die Prinzipien des Wortes genommen, was in 1. Mose drin steht. Et dans Matthieu, les gens ont demandé Jésus-Christ concernant le mariage et Jésus-Christ s'est référé à Genèse. I hope you know what is in Matthew 19, verse 1-6. Amen. Ich hoffe, ihr wisst, was in Matthäus 19 ab 1 steht. Amen. Amen. You know, Jesus always go to his own principle. Christus geht Matthew, immer go there, please. Matthew 19. Matthäus 19. Et Jésus-Christ se réfère toujours à ses propres principes. Matthieu 19. Praise the Lord. Hallelujah. Be used to his principle. Gewöhne dich an seine Prinzipien. So habitue à ses principes. I can remember I was in a place where somebody died and they were talking about death. I know I've just revealed the principles of Christ to them there. Amen. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich in einem Ort war, wo jemand gestorben ist, und ich habe mich direkt daran erinnert, was das Wort, was die Prinzipien über tot sind. Et je me rappelle quand j'étais un jour dans une place où les gens parlaient de la mort et je les référais toujours à la parole de Dieu puis expliquais la ce que ça veut dire d'être mort. I went to Genesis. We had the, you know, the Bible said one blood, you know, what can kill you is you don't believe Christ. You don't believe him. Ich habe auf 1. Mose verwiesen und gesagt, dass it's not about the sicknesses and diseases. Und gesagt, dass es nicht um Krankheiten geht, sondern das Problem, warum wir sterben, ist, wenn wir nicht an Jesus Christus glauben. Et je les ai expliqué que quand on meurt, c'est pas parce que nous sommes malades ou nous avons les problèmes, mais parce que nous n'avons pas la foi en Jésus-Christ. No sicknesses and diseases is bigger than Jesus Christ. Keine Krankheiten oder Schmerzen sind größer als Jesus Christus. Aucune maladie est plus grand que Jésus-Christ. Aucune maladie. Let's quickly read from 1 to 6 of Matthew 19. Matthäus 19, 1 bis 6. And it came to pass that when Jesus had finished these sayings, he departed from Galilee and came into the coast of Judea beyond Jordan. Verse 2. A great multitude followed him and healed them there. Verse 3. The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, is it lawful for a man to put away his wife for every cause? Vers 3. And he answered and said unto them, you see, he's going to, now he went direct to the principal. In Vers 4 sehen wir, dass Jesus Christus auf diese Frage heraus direkt auf das Prinzip von ihm verwiesen hat. Et dans verset 4, on voit que Jésus répond aux questions avec ses propres principes. He went to Genesis 1, verse 7, 27. Amen. Er verwies auf 1. Mose. Il s'est référé à Genèse. And he said, and he answered and said unto them, have you not read that he which made them at the beginning made them male and female? Amen. And said, for this cause shall a man leave father and mother and shall cleave to his wife, and their twain shall be one flesh. Amen. Therefore, they are no more twain, but one flesh. Whatever God had joined together, let not man put asunder. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You can see that he went to Genesis immediately. Hier können wir sehen, dass Jesus Christus sofort auf 1. Mose verwiesen hat. On peut voir que Jésus-Christ s'est référé à Genèse. Also in Matthew 11, you know, he referred John immediately to the scripture. Auch in Matthäus 11 hat Jesus Christus Johannes sofort auf das Wort hingewiesen. Et on voit aussi que Jésus-Christ a référé Jean-Baptiste au Saint-Livre. In all this, you know, to know, to believe and to understand the true principles of Christ, we need the power of the Holy Ghost. Um die Prinzipien von Christus zu kennen und auch anwenden zu können und sie zu glauben, brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Pour comprendre et pour croire les principes de Jésus-Christ, nous avons besoin du Saint-Esprit. Again, to know, to believe and to understand the true principles of Christ, we need the power of the Holy Ghost. Um zu verstehen und die Prinzipien zu kennen, brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Et pour connaître, comprendre et puis pour agir sur les principes de Jésus-Christ, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. You know, a lot of denominations today, like the Calvinists, for example, try to get rid of the Holy Ghost. Viele verschiedene christliche Gruppierungen, wie zum Beispiel die Calvinisten, versuchen, den Heiligen Geist zu umgehen. Il y a des denominations différentes. Qui veut se séparer du Saint-Esprit. And that's why they can never believe that sin is singular and not plural. Und deshalb werden sie auch niemals verstehen, dass die Sünde Einzahl ist und nicht mehrere Sünden gibt. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre que le péché est singulier et pas plural. You know, to believe that sin is singular and not plural, it takes the power of the Holy Ghost. Um zu glauben, dass es nur eine Sünde gibt, dafür braucht man die Kraft des Heiligen Geistes. Et pour comprendre que le péché est singulier et pas plural, tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Amen. John 16 is very, very important for God's children. Johannes 16 ist sehr, sehr wichtig für Kinder Gottes. Et Jean 10 est très important pour les enfants de Dieu. You know, just like without the Holy Ghost, you cannot be saved. So also, without the power of the Holy Ghost, you can never believe that sin is singular and not plural. Genau wie wir ohne die Kraft des Heiligen Geistes nicht wiedergeboren sein können, können wir auch nicht glauben ohne den Heiligen Geist, dass können wir auch nicht ohne Heiligen Geist glauben. Genau, dass Sünde eine die Einzahl ist. Sans la puissance du Saint-Esprit, nous sommes pas aussi capables à comprendre que le péché est pas plural mais singulier. The knowledge of the Scripture is spiritual and not flesh and blood. Die Weisheit des Wortes ist geistlich und nicht Fleisch und Blut. Und deswegen brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Et la sagesse des paroles de Dieu c'est spirituel et pas, c'est ça pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. You know, it's like the natural Jews. You know, they were so hungry. They believed they were so hungry of God. Es ist auch wie bei den natürlichen Juden. Sie dachten, sie hätten Hunger nach der Wahrheit, nach dem Wort Gottes. Et la même chose est aussi avec les Juifs naturels. Ils pensaient qu'ils avaient faim du vrai Dieu. But they refused to allow the only true God to feed them. Aber sie haben nicht zugelassen, dass der wahrhaftige Gott sie füllt. Mais ils ont refusé que le vrai Dieu leur le remplit. You know, Matthew 5 said, if you are hungry of righteousness, hungry, what are you hungry of? Matthäus 5 sagt, dass wenn wir Hunger nach Gerechtigkeit haben, wenn wir Hunger danach haben, Christus zu vertrauen. Et la parole de Dieu a dit que si nous avons faim de la justice, il va nous nourrir et nous devons avoir faim de la foi de Jésus-Christ. There is spiritual emptiness in churches today. Es gibt geistliche Leere in vielen Gemeinden heutzutage. Il y a la vie spirituelle aux églises qui sont vides. Because they ignore the power of the Holy Ghost. Weil sie die Kraft des Heiligen Geistes ignorieren. Parce qu'ils ignorent la voix du Saint-Esprit. You know, if the church, if the Holy Spirit is not the very person that is revealing the Scripture, that church will be spiritually empty. Wenn der Heilige Geist das Wort in einer Gemeinde nicht lehrt, ist diese Gemeinde geistlich leer. Et si une église ne prêche pas la parole de Jésus-Christ, là, l'église est vide spirituellement. Amen. Amen. There is spiritual emptiness in churches today. Es gibt heutzutage geistliche Leere in vielen Gemeinden. Il y a beaucoup des églises qui sont vides spirituellement. Even if the Bible reveals, refer you to the Bible, the Holy Ghost must surely be involved. Der Heilige Geist muss involviert sein, wenn du auf die Bibel verwiesen wirst. Et même si les gens parlent de la Bible, il doit toujours être connecté avec le Saint-Esprit. Jesus said we need the Holy Spirit to help us to know the truth, what he called the truth. Jesus sagt, wir brauchen den Heiligen Geist, um die Wahrheit, um seine Wahrheit zu erkennen. Et Jésus-Christ a dit que nous avons besoin du Saint-Esprit pour connaître sa vérité. Amen. To know and to understand the truth. Um die Wahrheit zu kennen und zu verstehen. Pour connaître et comprendre la vérité. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We will stop here, please, and continue on Sunday. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. It's okay. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.